Der Fischer Andreas war einer der ersten Jünger Jesu und hat am 30. November Apostelfest. Zumindest bei den Katholiken und Protestanten. Andreas stammte aus dem Dorf Kapharnaum am See Genezareth und war Fischer mit seinem Bruder Petrus. Als frommer Jude glaubte er an die Verheißung der Propheten und dass Gott den Messias schicken würde, was später mutmaßlich auch passiert ist. Irgendwann schloss sich Andreas Johannes dem Täufer an und begegnete so eines Tages einem Mann namens Jesus. Da war er so voll Fan, dass er mit Petrus das Dorf am See verließ, um ein Jesus-Jünger zu werden. Jünger, weil da Junge drin steckt und Grubis ja eher Mädels sind. So wurden Andreas und Petrus die ersten Apostel. Apostel kommt übrigens aus dem Altgriechischen und wird mit Gesandter oder Sendbote übersetzt. Deren Job war es in diesem Fall, den christlichen Glauben zu verkünden. Als Jesus verstarb, ging Andreas auf Missionsreisen durch verschiedene Länder und landete irgendwann im griechischen Patras, was meines Wissens nichts mit dem ähnlich klingenden Hirtenkäse zu tun hat. Dort heilte er angeblich Maximilla, die Frau des römischen Statthalters Ägeas, riet ihr eheliche Enthaltsamkeit und bekehrte sie zum Christentum. Retrospektiv war das Enthaltsamkeitsding keine gute Idee, denn Ägeas war völlig außer sich, ließ sich laut Überlieferung nicht zum Christentum bekehren, sondern stattdessen Andreas geißeln und an ein x-förmiges Kreuz binden. Daran soll Andreas 2 Tage lang gehangen haben, was ihn aber nicht davon abgehalten haben soll, jedem, der vorbeikam, eine Predigt zu halten. Das tat er, bis er starb. Was hätte er auch anderes machen können, hängend am Kreuz? Statthalter Ägeas ergötzte sich der Legende nach derweil an diesem Martyrium und verhöhnte Andreas sogar während dessen Todeskampfes. Retrospektiv auch keine gute Idee, denn als er sich nach Andreas Versterben nach Hause aufmachte, wurde er wahnsinnig und verendete ebenfalls, bevor er dort ankam. Tja, manchmal ist Karma einfach nur eine Bitch. Herzlich willkommen hier im Apostelstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 199, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Über Andreas ranken sich Mythen und Legenden, was erfahrungsgemäß symptomatisch zu sein scheint. Ich übernehme für derlei Geschichten übrigens keinerlei Gewähr. Wer es genau wissen will, muss selbst recherchieren. Soweit zu den Geschehnissen am 30. November 60. Dem 60 im ersten Jahrhundert, das hat nichts mit den 60ern zu tun, wegen denen das x-förmige Kreuz bis heute Andreaskreuz benannt und vor allem als Verkehrszeichen vor Bahnübergang bekannt ist. Außer es steht im Keller, aber das ist eine andere Geschichte, die oft mit Kordeln, Seilen, Knoten und pelzigen Handschellen einhergeht. Andreas ist unter anderem als Schutzpatron von Russland, Griechenland, Schottland und Spanien bekannt, obwohl mindestens ein Andreas Russland derzeit nicht mehr so mag. Dennoch, im schottischen Wappen und auch im britischen Union Jack, ist das Andreaskreuz vertreten, weshalb mindestens 1 bis 2 Andreas in der Regel einem Single Malt nicht abgeneigt sind. Mögen tun die sich allerdings nicht mehr. Als Schutzpatron für viele Berufsgruppen und Gelegenheiten, zum Beispiel als Beschützer der Fischer und Seilmacher, wird er gern angerufen und mindestens ein Sportfischereischein inhabender Andreas wurde sogar zu einer Vorführung in einer Seilerei angemeldet. Letzteres ist belegt, weshalb die Schutzpatronerei nicht zu abwegig erscheint. So weit, so gut, aber jetzt wird's strange. Andreas gründete nach kirchlicher Tradition den Bischofssitz von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Deshalb versteht sich der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel als dessen Nachfolger. Der Papst hingegen gilt allgemein als Nachfolger Petrus. Damit ist der Papst der Quasi-Bruder, der den angeblichen Kopf des heiligen Andreas als Reliquie seit 1462 im Petersdom aufbewahrte. Papst Paul VI. Gab sie 1964 als Akt der Ökumene an die Orthodoxie in Patras zurück. Patras, der Ort in Griechenland, nicht der Hirtenkäse. Die Echtheit wird allerdings angezweifelt. Von der Reliquie, nicht von dem Käse. Nichtsdestotrotz wurde ein anderer Andreas kurz darauf geboren. Zufall? Ein Schelm, der überhaupt irgendetwas dabei denkt. Wissenswert ist, dass um den Andreastag herum das alte Kirchenjahr endet und das neue beginnt. Die Andreasnacht galt zudem als Losnacht. Eine Nacht, die sich besonders anbietet, Orakel zu befragen und die Zukunft vorauszusagen. Zum Beispiel in Delphi, obwohl mindestens ein Andreas schon mal Probleme mit einer Losfee hatte. Auch das ist belegt. Die Losfee war mir nicht hold, nicht für alles Geld und Gold. Sie hat sich einfach anders entschieden und traurigerweise mein Los gemieden. Die Losfee war mir nicht hold, nicht für alles Geld und Gold. Nicht deshalb, sondern aus Gründen befragten Mädchen den heiligen Andreas früher gern, wer ihr zukünftiger werde. Damals hatte jede Gegend ihr eigenes Liebes- oder Heiratsorakel, zum Beispiel Hessen. Dort ließen sich Mädchen von einer ehrbaren Witwe einen Apfel schenken. Sie durften sich aber weder für das Geschenk bedanken, noch mit der Frau sprechen. Die eine Apfelhälfte aß das Mädchen sodann vor Mitternacht. Die andere legte sie unters Kopfkissen. Dann kam die Apfelfee, holte sich die Hälfte und ließ das Mädchen in der Nacht von ihrem zukünftigen träumen. So glaubte man zumindest. Unbestätigten Gerüchten zufolge endete sie hingegen in einem Glassarg. Also das Mädchen, wenn sie ihn ganz aß und musste auf Zwerge warten. Wenn im Riesengebirge Mädchen und Jungen ihre Strümpfe am Andreasabend vors Fenster hängten, waren sie am nächsten Morgen mit Äpfeln, Nüssen und einem Andreaskranz gefüllt. Das ist so ein Hefegebäck mit Rosinen. Weil Andreas das irgendwann nervte, gab er den Job mutmaßlich an Santa Claus ab, der fortan eine Woche später Apfelnuss und Mandelkern in die Socken steckte. Was zwar einerseits nicht belegt ist, aber andererseits nichts daran änderte, dass er ein dicker alter Mann war. So, und jetzt halten wir einen Moment inne, zählen eins und eins zusammen und dann... kommen wir zu Mattia Preti. Der war nicht nur Ordensritter der Malteser, sondern Maler des Barock. Obwohl ein Andreas Malteser war und malen konnte, war es jedoch Mattia, der seinerzeit ein Bild vom ungläubigen Thomas und eins vom Martyrium des heiligen Andreas malte. Letzteres hängt über dem Hauptaltar der Kirche Sant'Andrea della Val in Rom. Mit Andreas als stämmigem alten Mann mit Bart am Andreaskreuz. Über ihm warten schon die Engeln und Putten, um ihn nach den ganzen Predigten und seinem Tod in den Himmel zu holen. Stilistisch merkt man, dass Preti beim Rubens gewesen sein soll. Angeblich. Ist aber wohl nicht belegt. Egal. Zumindest soll Andreas zuweilen jähzornig gewesen sein, wie in den Akten des Andreas und Matthias in der Stadt der Anthropophagen nachzulesen sein soll. Das ist so eine Story, in der Andreas seinen Kollegen Matthias aus einer Menschenfresserstadt rettet. Darin steht angeblich auch, dass der Gegenspieler von Andreas Satan war, der in Gestalt eines alten Mannes auftrat. Der konnte aber Andreas nicht sehen, sondern nur seine Stimme hören, was auch heute noch vorkommen soll. Diese Geschichte und den Rest der Andreas-Akten hat Eusebius von Caesarea, der gern als Vater der Kirchengeschichte angesehen wird, als heretisch und absurd, sprich gottlos und unsinnig verworfen. Naja, das ist vielen Apokryphen passiert, aber hier könnte es tatsächlich sein, weil mindestens ein Andreas und ein Teufel eine gewisse Freundschaft pflegen, was wiederum belegt ist. Andere klassifizierten die Andreas-Akten hingegen zunächst als gnostisches Werk, bevor die später gefundenen Nag Hammadi-Texte ihre moderne Gnosis begründeten. Ein gewisser Dennis MacDonald vertritt wohl sogar die Ansicht, die Andreas-Akten erzählten Homers Odyssee nach. Ob das alles die richtigen Erkenntnisse sind oder waren, weiß ich allerdings nicht. Zumindest für K1 und K2 wäre es ein Lacher, wenn sie erführen, dass Andreas in Apostellisten meist mit Hinweis auf Petrus und dem Zusatz dessen Bruder genannt wird. Stellt sich letztlich nur noch die rhetorische Frage, warum ich euch das alles erzählt habe. Ratet! Und mit dieser Bombenkurzfassung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 199 vom 23.08.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.